Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Rios Wochensicht. Diesmal die Woche 34, 2018, Episode 584. Papier im Computer. Tja, Papier, Notebooks und das 21. Jahrhundert. Das hört sich erstmal an wie ein Widerspruch in sich. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also ich kämpfe ja seit Jahren damit, zu sagen, nö, also Notizbücher ist ein Relikt aus der Vergangenheit. Ich nutze elektronische Notizen massiv. Ja. Aber es sind immer so Sachen, das fängt zum Beispiel bei Skizzen an, wenn man da nicht gerade ein Gerät hat mit Stift, ja, also mit so ein S-Pen zum Beispiel von Samsung oder ähnliches, mit dem Finger auf dem Smartphone-Display was zu notieren, ist einfach, ja, reden wir nicht drüber, ist eine Katastrophe. Und das ist leider bis zum heutigen Tag so geblieben. Auch am Computer, am Desktop ist das Schreiben wunderbar. Viel besser als das Schreiben am Notebook. Ja, ich kann es sogar danach noch lesen. Ja, ja, nur eben auch da wieder, wenn dann zum Beispiel Zeichnungen oder Ähnliches hinzugefügt werden müssen, dann ist das wirklich eine komplizierte bzw. eine umständliche Sache. Obwohl es so viele Produkte gibt, von Zeichenprogrammen bis ja, Sachen, die schon in der Software integriert sind, man muss dann trotzdem wieder ein Feld definieren, wo zum Beispiel eine Zeichnung reinkommt. Dort zeichnet man dann mit der Maus was hin oder muss dann sogar noch ein Grafiktablett anschließen etc. Und ihr merkt schon, da wird der Flow massiv unterbrochen. Ja, also der Arbeitsvorgang wird unterbrochen. Man muss auf einmal was ganz anderes tun. Und wenn man merkt es vor allem dann, wenn man zum Beispiel unterwegs ist und muss jetzt blitzschnell was notieren. Zum Beispiel, was man eben gesagt bekommt. Heutzutage macht man gerne mal ein Foto, ja, das ist auch gut. Aber wenn man zum Beispiel was gesagt bekommt, dann fängt es an und dann merkt man, wie umständlich das Ganze ist, weil man dann keine Zeit hat, ja, hier groß Apps zu öffnen, dort dann eine neue Notiz zu beginnen, dann per Tastatur das Eintragen. So, jetzt will man noch was, zum Beispiel eine Skizze oder Ähnliches dazu machen. Und damit meine ich jetzt nicht einfach nur eine aufwendige Zeichnung, sondern einfach nur schnell, hier, ne, Ecke, ne, das ist die Kreuzung, da ist es, ne. So, das sind ein paar Striche, die man auf dem Papier macht in wenigen Sekunden, ja. Und da müsste man dann ein Zeichenprogramm öffnen, beziehungsweise zum Beispiel bei Google Notizen, dann eben hier auf dieses Drawing Pad gehen und dann eben mit dem Finger auf dem Smartphone-Display bekommen. Da kriegt man es noch nicht mal hin, dass man dort wieder mit den Linien anfängt, wo man aufgehört hat, zum Beispiel eben um dort an der richtigen Position etwas einzutragen, ja, weil man ja mit seinem Finger schon einen Teil vom Display wieder verdeckt. Ja. Und das alles auch nicht so genau ist. Also es ist eine furchtbare Geschichte. Also jeder ist mit einem Papiernotizbuch wesentlich schneller beim Notieren von etwas, wenn es drauf ankommt, als mit einem noch so guten elektronischen Gerät. Und das ist etwas, was mich wirklich immer genervt hat und wo ich dann auch richtig sauer geworden bin teilweise. Ja. Warum ist das immer noch so? Hängt es an tatsächlich an der Technik oder hängt es an den Menschen, ja, die einfach Abläufe gewohnt sind? Ich kann es nicht definieren. Offenbar ist aber das nicht nur ein Problem von mir, sondern allgemein nehmen viele Leute immer noch schnell ihren Zettel und Stift und kritzeln irgendwas hin. Das ist effektiv. Das ist sowas von effektiv. Das ist unglaublich. Und das wurmt mich gewaltig. Aber es gibt vielleicht sowas wie eine Lösung dafür. Ja. Papier-Notebooks und das 21. Jahrhundert müssen sich nicht unbedingt widersprechen. Das zeigen einige Systeme momentan, die auf dem Markt sind. Ich habe mir dreimal genauer angeguckt. Ja. Und die interessanteste Variante aus mehreren Gründen ist bei mir zum Beispiel das System Noteblock. Das besteht aus einer kostenfreien App, die ihr herunterladen könnt und, jetzt haltet euch fest, bei der ihr auch erstmal kein spezielles Papier braucht. Ja, also das heißt, ihr könnt es einfach so nutzen mit jedem 0815 Stück Papier. Ja, und das ist ein großer Vorteil, denn so kann man schon bereits jetzt gemachte Notizen ohne Probleme einfügen in die Bibliothek beispielsweise, die man sich da schon angelegt hat. Ja, und damit ist das ja ist ja ein großer Vorteil von dem Ganzen. Ja. Was nicht so schön ist, ist natürlich bei gescannten Notizen immer die Hilfslinien, die man eben auf dem Papier hat, die zum Beispiel die Kästchen oder Linien oder auch Punkte etc. Und genau da setzt eben das Spezialpapier ein. Diese sogenannte inverse Darstellung des Gitternetzes beispielsweise ist nach einem Scan nicht mehr sichtbar. Ja. Das heißt, man selbst erkennt es, da kann ich ganz normal drauf schreiben, aber wenn das abgescannt wird, abfotografiert wird, verschwinden die Linien komplett und übrig bleibt dann eben das Geschriebene oder Gezeichnete. Wenn ihr jetzt sagt, Moment mal, wenn ich mit dem Handy sowas abfotografiere, das ist doch Katastrophe, das ist doch verzogen, verzerrt, dann ist ein Schatten drin und so weiter und so weiter. Ja, und genau da sitzt die Software an, auf dem Spezialpapier. Wie gesagt, es funktioniert auch mit normalem Papier, da wird einfach erkannt, ja, weiß, okay, das ist das Papier und dann wird ein Rand drum gemacht. Wenn es mal nicht stimmt, kann man manuell nachkorrigieren. Und zum Beispiel die vier Ecken, ja, genau positionieren und anhand von dieser Positionierung wird das Papier dann eben in die richtige Stellung gebracht. Hier bei diesem Noteblock Spezialpapier, das ist auch gar nicht so teuer, da sind auch nochmal vier Vierecke, ja, verteilt auf der Seite. Und damit kann sich die App noch besser orientieren und eben das automatisch in die entsprechende Position bringen. Schatten werden entfernt. Dieser Algorithmus, der bei der Noteblock-Software verwendet wird, ist wirklich genial. Das muss man ganz klar sagen. Das kriegt Google Drive Scan nicht hin. Denn auch bei Google Drive Scan hat man diese Option, da kann man auch auswählen, wo ist das Blatt, wie liegt das Blatt, ja, kannst das markieren. Da ist die automatische Erkennung aber relativ schlecht, da muss man fast immer manuell nachkorrigieren. Das ist eben bei dieser App nicht so, aber die Google Scan App von Google Drive hat auch ein Problem mit Schatten. Nicht immer wird hier der Schatten auch wirklich herausgerechnet. Ja? Und komischerweise, dieses Noteblock-System macht es wunderbar. Also, das ist teilweise wirklich faszinierend, was diese Software leistet. Und auch die Darstellungsverbesserung ist so gut, dass man wirklich sagen muss, das ist die beste Scan-Software, die ich bisher gesehen habe. Und die könnt ihr, wie gesagt, auch kostenfrei ausprobieren mit normalem Papier. Da werdet ihr es gleich sehen. Ja. Natürlich, je besser die Lichtverhältnisse, desto besser ist auch dann die entsprechende Qualität beim Upscannen. Aber man muss da wirklich nicht viel machen. Also man braucht da keine spezielle Beleuchtung oder ähnliches, sondern einfach normales Licht und zack, dann geht es. Ja, und dann habt ihr diese Notizen auf dem Noteblock, in der Noteblock-App. Von dort aus kann die an alle möglichen Apps weitergeleitet werden, auch zum Beispiel auf Google Drive oder auch an andere Cloud-Anbieter oder einfach nur auf eurem, zum Beispiel auf euer Computer übertragen oder so abgespeichert werden als JPEG oder PDF-Datei auf eurem Smartphone. Und damit könnt ihr eben alles machen, was ihr wollt. Ihr könnt es auch per E-Mail verschicken, ja, und. Also jede App, die installiert ist und jede Funktion, die eben euer Smartphone beherrscht und mit JPEG oder PDF-Dateien zurechtkommt, könnt ihr dann damit nutzen. Somit sind eben der weiteren Verarbeitung kaum Grenzen gesetzt. Und das finde ich eben besonders wichtig. Denn man hat ja dann auch so seinen zentralen Platz, wo man diese Notizen aufbewahren will. Warum soll man denn die Notizen überhaupt scannen, wenn man sie ja schon im Buch hat? Dann braucht man sie auch nicht zu scannen. Ne? Doch, weil das Problem ist, ein Vorteil der elektronischen Notizen ist, ihr habt sie immer dabei. Ja? Ihr habt eine Menge an Notizen und die habt ihr immer dabei. Ja, gerade für jemand wie mich, der so viele Notizen macht und auch verschiedene Sachen mit reinzieht, also ich mache auch da Bilder mit rein, ja, beispielsweise Links vor allem auch wichtig, und schmeißt das alles quasi zusammen, ja, und hab dann damit eine Multimedia-Notiz, möchte ich fast sagen, und da ist es eben wichtig, dass es elektronisch gespeichert ist, aber auch alleine schon, damit ihr die Notizen dabei habt, denn die beste Notiz ist nichts wert, wenn sie irgendwie daheim im Schrank steht. Und gerade wenn man viele Notizen macht, ist so das erste Notizbuch ist ziemlich schnell voll, dann nimmt man das nächste, dann nimmt man das nächste und ja, wo habe ich denn jetzt die Notiz? Klar, man kann sie super gut organisieren, indexieren und so weiter. Auch offline, das geht, aber Fakt ist, man kann nicht alle Notizbücher mitschleppen, wenn man herumläuft irgendwo, ja, und die beste Notiz ist die, die man immer dabei hat, wenn es drauf ankommt, ja. Und deswegen, ja, ist das wichtig. Hier sind natürlich, so ein Cloud-Dienst, ja, wie zum Beispiel Google Drive oder ähnliches, P-Cloud beispielsweise, lässt es auch gut zu. Sehr nützlich. Man kann dann eben diese Notizen auch mit Tags versehen, auch, also hier auch indexieren. Aber das geht natürlich am Smartphone, am Computer viel, viel einfacher als beispielsweise jetzt offline mit einem normalen Notizbuch, wenn man die nur dort hat. Ja, das Normalpapier gibt es in DIN A4 zum Beispiel, gibt es auch als lose Blätter, da kosten dann zum Beispiel 80 Seiten, also 40 Blätter, ja, in 80 Gramm Qualität, 4 Euro, was meiner Meinung nach recht gut ist. Da gibt es dann Notizbücher in verschiedenen Ausführungen für zum Beispiel 5,20 Euro mit ebenfalls 80 Gramm Papier, ja, mit 64 Seiten, also 32 Blätter und auch verschiedene Farben und Designs sind da vorhanden, also kann man auch offline gut organisieren, wenn man zum Beispiel eine Farbe, eine bestimmte nimmt für einen Bereich, dann ist das alles gut zu ordnen. Ja, das ist das eine System, das ist mein Favoritensystem, weil es eben recht günstig ist, das Papier ist super günstig zu bekommen, man braucht noch nicht mal das Spezialpapier dafür unbedingt, es geht auch mit allen anderen Blättern zum Abscannen, ja, theoretisch, man kann sogar dass die App nehmen, um ein ganz normales Foto zu machen. Man kann einen Fotomodus aktivieren und dann eben auch als Notiz ablegen, was das ist, zum Beispiel ein Schild auf der Straße abfotografiert, das man gesehen hat, ein Plakat oder ähnliches, und kann das alles ablegen in seiner Noteblock-App und hat dann dort quasi auch so eine Art zentrale Anlaufstelle zusätzlich zu dem Archiv, was man vielleicht selbst dann anlegen will bei zum Beispiel Google Drive. Aber es gibt auch noch andere Systeme. Whitelines beispielsweise funktioniert ziemlich ähnlich. Auch das ist ein System mit diesen hellen Linien, sage ich mal, hellen Karos oder was man da auch immer dann eben für eine Art nimmt. Die verschwinden dann eben beim Einscannen, und auch hier sind Markierungen vorhanden, ja, die App quasi erkennen lässt, wie ist das Papier ausgerichtet und so weiter. Die App ist leider nicht ganz so ausgereift wie die von Noteblock, aber sie hat noch ein paar Zusatzfunktionen, denn auf dem Papier beispielsweise ist auch ein Feld, wo man anklicken kann. Was heißt anklicken jetzt? Ja, jetzt wäre ich fast auf mich selbst reingefallen, ja. Natürlich ankreuzen kann, ist ja ein Stück Papier, ne? Und da kann man dann eben zum Beispiel ankreuzen, ob man es per E-Mail verschicken will oder ob man es speichern will oder ob man es per Evernote weiterverarbeiten will und. Und je nachdem, die App erkennt dann, welches Feld ist angekreuzt und führt diese Funktion dann gleich automatisch aus beim Scannen. Also da kann man dann, sag ich mal, bei der Verarbeitung etwas Zeit sparen. Das braucht allerdings auf jeden Fall dann dieses Whiteline-Spezialpapier. Sehr gut ist natürlich da dabei, dass es verschiedene Anbieter gibt, die für dieses System was anbieten. Ja, also zum Beispiel die renommierte Firma Leuchtturm 1917, ja, die bietet zum Beispiel Notebooks an mit diesem Whiteline-System, sodass man auch vom Buch her eine vernünftige Qualität hat und vernünftige Papierqualität und kann aber trotzdem diese ganzen Vorteile nutzen. Die Preise sind natürlich dann, klar, etwas höher, logisch, aber dennoch, man kann sich ja dann auch aussuchen, was man nimmt. Es gibt auch günstige Varianten davon, Papiere, ja, nicht ganz so günstig wie bei Noteblock, aber trotzdem noch akzeptabel, finde ich. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel das A5 Squared Notebook da mal angucke, dann ist es auch also so mit einzelnen Seiten sozusagen. Ja. Und die gibt es dann auch bei Amazon etc. Also nicht nur teuer woanders. Ja, und dann gibt es noch eine ganz andere Lösung dafür, sage ich mal, die vermeidet etwas, was sicherlich auch ein Faktor ist in unserer heutigen Zeit, nämlich das Vermeiden von Papierverbrauch. Ja. Das ist etwas, was mich auch sehr stört. Eine der Vorteile von den elektronischen Notizen ist ja, man hat keine Papierberge mehr. Ja. Und entsprechend umweltfreundlich ist das auch. Vor allem, wenn man beides zusammen macht. Ja, die einen sagen, ja, aber es ist doch umweltfreundlicher, das auf Papier zu bringen, als elektronisch zu speichern. Das möchte ich nochmal sehr stark in Frage stellen, aber da möchte ich gar nicht drüber diskutieren. Wenn man dieses System elektronisch und Papier macht, dann hat man nämlich beides. Also sowohl elektronisch, Stromverbrauch etc., ja, und was alles damit zusammenhängt, und den Papierverbrauch, der ja auch wieder Stromverbrauch für die Herstellung von Papier, Chemikalien etc. etc. Also ihr seht, umwelttechnisch hat man da auf keinen Fall einen Vorteil, wenn man auf jetzt dieses Dualsystem macht. Und deswegen gibt es sowas wie das Rocketbook. Rocketbooks sind nämlich löschbar. Auch da gibt es sogar zwei verschiedene Methoden. Zunächst mal ist auch hier die Möglichkeit, gleich von vornherein ist das Papier darauf ausgelegt, dass man es eben abscannt und eben speichert auch elektronisch. Das Teil wird ausgeliefert mit solchen Friction-Stifte. Ja, die kommen in zwei verschiedenen Arten zur Anwendung. Ja. Einmal lassen die sich abwischen auf so einem Spezialpapier. Ja, dieses Papier ist mehr, ja, ist mehr in so eine Plastikoberfläche wie ein Whiteboard. Ja, und dann schreibt man mit diesen Friction-Stifte drauf. Die sind übrigens sehr, sehr gut. Ich werde die in der nächsten Sendung wahrscheinlich vorstellen, die Pilot Friction Stifte. Ja, die kann man nämlich auch auf ganz normalem Papier verwenden und sind trotzdem noch ausradierbar. Hier geht es noch einfacher, man wischt einfach drüber mit einem feuchten Tuch oder Schwamm und kann dann dieses Notebook wieder verwenden, diese Seite wieder verwenden. Und zwar, ja, ich weiß nicht, wie oft man das verwenden kann, ja, also bis jetzt, Leute haben 2017 gekauft und haben bisher, haben da die ersten zwei Seiten immer benutzt und die sind immer noch zu benutzen, ja. Also es scheint wirklich sehr, sehr, ja, haltbar zu sein, dieses System. Und von daher ist das ein schöner Vorteil, ja. Auch hier hat man die Möglichkeit, Übungs anzukreuzen, ja, ob das zum Beispiel eben verschickt werden soll, gespeichert werden soll, ob das sogar als Termin abgelegt werden soll, etc. Das geht. Und auch hier wird anhand von einem QR-Code übrigens das Papier erkannt von der App und dann eben so genutzt. Die App habe ich jetzt leider noch nicht können ausprobieren, aber es gibt zwei Methoden. Einmal das mit dem Wegwischen, mit einem feuchten Tuch. Und dann gibt es noch eins mit anderem Papier. Da geht es natürlich nur mit den Friction Pens auch zu löschen in der Mikrowelle. Ja, wenn wir jetzt schon von Umweltbewusstsein sprechen, natürlich braucht das wieder jede Menge Energie. Also da ist natürlich auch wieder ein Fragezeichen zu setzen. Aber ihr könnt euch ja entscheiden zwischen den zwei Systemen, wischbar oder eben in der Mikrowelle löschbar. Das wird ermöglicht durch die Friction Pens, die sind hitzesensitiv, aber wie gesagt, das werde ich in der nächsten Folge nochmal genau beleuchten, denn die Pilot Friction Pens sind absoluter Hammer und die haben mich letztendlich zu dem Entschluss gebracht, dass ich tatsächlich auch wieder auf Papier-Notebooks setze, aber wie gesagt, da nächste Sendung mehr. Das sind also die Rocketbooks. Ich habe die Links von allen drei Systemen in den Shownotes reingepackt. Wenn ihr weitere Interessen habt, könnt ihr da mal gucken. So, jetzt aber zu was anderem. Und zwar, ich bin tatsächlich mal einer Meinung mit Mark Zuckerberg. Die Zeitungen sagt, er würden sterben ohne Facebook und Konsorten. Und ich muss sagen, da hat er recht. Also meiner Meinung nach hat er da vollkommen recht. Die Zeitungen, also nicht insgesamt, ne? wir haben ja vorhin schon vom Papier geredet und das heißt nicht, dass es keine Zeitungen mehr geben würde oder geben wird. Aber sind wir ehrlich, die Zeit der Massen oder der Zeitung als Massenmedium ist bald vorbei. Das ist ein Fakt und die Zeitungen halten sich momentan über Wasser mit den Angeboten, die sie im Internet bringen und dann eben auch auf solchen Plattformen wie Facebook, wo die Leute dann überhaupt noch die Nachrichten erfahren von diesen Zeitungen. Also ich bin hier auch ein Beispiel dafür. Ich abonniere seit Gott, ich weiß gar nicht, wie lange mehr, schon seit Ewigkeiten keine Zeitungen mehr und auch keine Zeitschriften mehr, auch keine Fachliteratur. Die lese ich alle online, sonst Ewigkeiten. Ja? Und da ist es eben wichtig, dass solche Nachrichten auch gefunden werden. Ne? Und Heise beispielsweise ist ja so eine Sache, die haben ein Geschäftsmodell, das eben so anders ist. Man kann über die Qualität natürlich von Heise sprechen, wie man will, aber trotzdem haben die natürlich ein Geschäftsmodell aufgebaut, das genau das widerspiegelt, so wie das momentan ist. Also die CT als Papierzeitschrift ist seit vielen, vielen, vielen Jahren, seit Ewigkeiten nicht mehr aktuell für mich, ja, sondern ich habe da umgestellt auf die elektronischen News, eben zum Beispiel von Heise. Manchmal hole ich mir sogar einen Artikel digital, wenn er besonders interessant ist und ins Detail geht und nicht online verfügbar ist, frei, ja, dann mache ich das. Ansonsten finanziert sich Heise eben durch diese kostenlosen Nachrichten eben auch mit beispielsweise Werbung, Werbepartnern, ja, und so weiter und so weiter. Und das funktioniert. Und das sind die Geschäftsmodelle und das müssen wir uns damit abfinden. Was heißt wir? Die Zeitung müssen sich damit abfinden. Das klassische Printmedium, wo man an einen Newsstand geht und sich einen Haufen Altpapier holt. Altpapier aus dem Grund, weil bis diese Zeitungen gedruckt sind, ist die Nachricht schon wieder veraltet. Ja, auch das ist ja ein Punkt heutzutage in unserer Gesellschaft. Die Schnelllebigkeit, ja. Und das kann man vergessen, das wird auch nie mehr anders werden, die Zeiten sind vorbei. Ja. Da können wir so viel von Entschleunigung reden, wie wir wollen, wenn wir heute eine Zeitung aufmachen und lesen von irgendwo was und das ist schon total überholt. Und das bringt übrigens auch den Menschen dann das Gefühl von Fake News mit, weil in der Tat ist es ja so, die Entwicklungen, die gehen ja recht schnell vonstatten. Früher hatte man eben kein Referenzmedium. Da gab es keine Schar an Bürgerjournalisten oder an Augenzeugen, die gerade vor Ort sind und alles per Twitter oder in ihren Blogs raushauen. Oder auch Journalisten, die dort vor Ort sind und eben auch das Ganze in die elektronischen Medien, in die Welt des Internets melden. Ja, und auch auf den Seiten von diesen Medien dann publik machen. Also wenn man zum Beispiel, wenn man sagt, boah, was heißt hier Blogger und Journalisten, und also Quatsch, ne? Also ich meine, braucht man nicht zu sagen, dass das die einzige Informationsquelle wäre im Internet. Nein, die Verlage haben auch selbst ihre Informationsquellen im Internet, NTV beispielsweise, Tagesschau.de, das alles sind große, sage ich mal, Nachrichtenquellen, die im Allgemeinen das, was der Volksmund eben als vertrauenswürdig bezeichnet, eben auch darstellen und dann kann man die eben auch benutzen. Ja? Wobei ich ja immer noch der Meinung bin, hat auch bei Heise mal drin gestanden, Blogger sind die besseren Journalisten. Ja? Aber okay, das ist wieder was anderes. Nur man sieht dann eine Nachricht, wie sie war vor Druckschluss. Ja, und das sind im besten Fall, weiß nicht, ich bin jetzt nicht genau über die Geschwindigkeit informiert, 5-6 Stunden vielleicht, 7 Stunden, ich weiß es nicht genau, wie lange da der Prozess braucht, wenn eine Zeitung besonders schnell ist, vielleicht 5-6 Stunden. Ja. Und weil die Zeitungen müssen ja auch gedruckt werden und verteilt werden. Ich glaube, das kommt mit 5-6 Stunden nicht hin, aber sagen wir es mal. Ja. Und bis dorthin ist vielleicht schon alles ganz anders. Ja. Also wir haben es jetzt gerade wieder gesehen bei dem schrecklichen Unglück in Italien, in Genua. Da kam im Halbstundentakt, ja, sind die Zahlen, die Opferzahlen zum Beispiel korrigiert worden. Ja, Gründe eruiert worden, diskutiert worden. Das hat sich sehr schnell entwickelt. Ja, also am Anfang hat es geheißen, weiß nicht, einige Tote, wenige Verletzte und dann auf einmal hieß es 11 Tote, dann ein paar Stunden später 20 und so weiter, ja. Ja, und jetzt stellt euch mal vor, da ist Druckschluss, ja, die müssen das jetzt festmachen und dann steht in der Zeitung drin, ja, so und so, die und die Opferzahlen, das und das ist passiert, ja. So, und bis die Zeitung ausgeliefert wird, weiß man, okay, das stimmt überhaupt nicht, das ist gar nicht so passiert, sondern das ist so passiert und die Zahlen stimmen auch nicht, ja. Und dann kommt eben das Gefühl bei den Menschen auf, ja, was schreiben die hier für Fake News? Und das ist gar nicht so ohne. Also heutzutage ist es sogar wichtig, schnell zu sein. Ja. Und Facebook hat da eben nicht Unrecht, dass die nur noch deswegen existieren, weil sie eben über Facebook die Menschen erreichen können, schnell, direkt, ja. Wobei mir Facebook natürlich auch da nicht sehr sympathisch ist, ja. Aber ja, letztendlich bestimmen die Menschen, wo sie ihre Informationen holen. Und wenn das eben bei solchen Plattformen wie Facebook ist, ist das zwar sehr bedauerlich, aber naja, was soll man machen? Ne? Schon schlimm. Vielleicht sollte man mal hier Alternativplattformen auch anbieten für die Medien insgesamt, ja. Aber das wird natürlich so nicht fruchten, weil da vermisse ich einfach die Neutralität, ja, ganz einfach. Also eine handverlesene Nachrichtenquelle möchte ich gar nicht haben. Ja. Naja. Gut, Saudi-Arabien könnte den Börsenexit von Tesla finanzieren. Das ist unglaublich. Ja, auch ein Weggehen von der Börse kostet nämlich einen Haufen Geld, sehr viel Geld sogar. Und Elon Musk hat angedeutet, dass er darüber nachdenkt, Tesla von der Börse zu nehmen. Ich habe ja auch schon letzte Woche gesagt, hoffentlich macht das. Das Einzige, was man machen kann, sich von diesen geldgeilen Säcken zu trennen. Ja, wenn man Vordenker und Genie ist, hat man halt immer ein paar Probleme mit solchen Kleingeistern, die nur auf den Euro gucken, ja, oder auf den Dollar. Ich fände es wirklich richtig, wenn er das machen würde. Möglicherweise wird das finanziert aus Staatsfonds von Saudi-Arabien. Zumindest wird das momentan diskutiert. Das ist natürlich eine sehr ungewöhnliche Stelle, die das finanzieren soll, aber man weiß, dass Saudi-Arabien momentan sehr weit in die Zukunft vorausschaut, weiter als vielleicht viele andere Staaten, denn wobei wir wieder beim schnöden Mammon werden, die haben erstmal die Kohle, ja, und zweitens sieht man ja, wie die Projekte dort momentan durchgezogen werden. Also die modernsten Hochhäuser der Welt stehen schon lange dieser Region. Und das ist schon ziemlich, bemerkenswert. Natürlich werden die sich auch was davon versprechen. Das sind ja keine, Wohltäter, also sind nicht bei der Wohlfahrt angestellt. Aber wenn dadurch natürlich einige Firmen vielleicht angesiedelt sind in Saudi-Arabien oder einige Teile dieser Firma Tesla angesiedelt sind in Saudi-Arabien, wäre es natürlich auch für dieses Land recht interessant, ja. Aber man ist natürlich vorsichtig. Dennoch gibt es hier dann natürlich weiteren Druck, die das Ganze wahrscheinlicher machen, dass es tatsächlich passiert. Mehr Musikdienste mit Google Home verfügbar. Ja, wer glaubt denn das? Das ist ja unglaublich. Dieser und Pandora Premium sind jetzt verfügbar über Google Home. Bisher hat man ja relativ geringe Auswahl gehabt. Also das ging über das natürlich Google Play Music, YouTube Music und Spotify. Jetzt sind eben Deezer und Pandora Premium noch hinzugekommen, wo man direkt mit dem Google Home Sounds starten kann. Und sowohl bei Pandora als auch bei Deezer braucht man allerdings Premium-Zugang. Etwas, was man übrigens bei Spotify nicht braucht auf Google Home. Dann kann man sich hier die Musik schön anhören, ohne mit dem Smartphone rumfummeln zu müssen. Google One startet in den USA und ist auch bald in Europa verfügbar. Google One ist sozusagen der Nachfolger von dem Google Drive. Wenn man so will, ich glaube, der Name Google Drive bleibt weiterhin bestehen. Google One bezeichnet den Speicherplatz, ja, den es gibt, vielleicht wird auch informiert, das wäre typisch Google, ja. Oder es gibt eben Drive und Google One parallel. Das würde mich auch nicht wundern, ja. Also es bleibt bei den 15 GB kostenlos, die man bekommt bei Google One. Wenn man dann 100 GB haben will, gibt es das für $1.99, 200 GB für $2.99 und 2 TB für $9.99. Also zunächst mal gibt es dort drastische Preissenkungen bei dem Speicher, bei den Kosten des Speicherplatzes. 1 Terabyte hat vorher 9,99 gekostet, jetzt kriegt man 2 Terabyte dafür, ja. Aber auch eben das Angebot zum Beispiel für 200 GB für €2,99 ist neu. Damit hat man eben mehr Auswahl. Und für viele wird vielleicht schon 200 GB reichen. Und somit kann man dann eben besser das Ganze managen. Ja. Und es ist nicht schlecht. Es gibt natürlich auch größere Kontingente als 2 Terabyte, aber das dürfte für Normalkunden momentan eher selten anfallen. Aber man kann es machen. Natürlich höher sind dann die Preise. Aber vor allem die Preissenkung hier bei den 2 Terabyte, wie gesagt, vorher 1 Terabyte für €9,99, jetzt 2 Terabyte, ist schon eine schöne Sache. Damit hat sich der Speicherplatz für den gleichen Preis quasi verdoppelt. Und das ist doch mal ein Wort. Ja, Umfrage zur Sommerzeit, die ist jetzt beendet. Eine klare Tendenz wird erwartet gegen die Sommerzeit, also gegen die Zeitumstellung, muss man genauer sagen. Ja. Und ich bin da auch ein absoluter Gegner der Zeitumstellung. Und ich hoffe inbrünstig, dass die Normalzeit wieder als reguläre Zeit ganzjährig gilt und dass die Sommerzeit abgeschafft wird. Die Sommerzeit ist meiner Meinung nach eine Vergewaltigung der Natur. Ja. Entsprechend auch habe ich ziemliche Probleme immer bei den Zeitumstellungen. Ja. Die Sommerzeit, sagen wir mal so, früher wurden die, also was die Winterzeit ist, ist ja in Anführungszeichen die normale Zeit. Es ist richtig, wenn Wissenschaftler sagen, es gibt keine normale Zeit, weil die Zeit ist ein künstliches Konstrukt, die von Menschen erdacht wurde und eingeteilt wurde. Von daher ist es, man kann nicht sagen, es gibt keine natürliche Zeit. Aber es gibt eine Zeiteinteilung, die erdacht wurde im Einklang mit der Natur. Ja. Und es ist auch zum Beispiel sehr wichtig, dass zum Beispiel abends, auch im Sommer, früher Ruhe herrscht für die Natur. Ja? Und das ist eben auch zu erreichen dadurch, dass man eben die normale Zeit anwendet. Dann ist man mal eben 12 Uhr, ist oder sagen wir mal, wenn es jetzt einfacher ist, damit man durcheinander kommt, 23 Uhr ist nun mal dann 23 Uhr. Ja? Sommer wie Winter, denn für die Natur ist eben auch, für die Tiere und für alles ist eben auch 23 Uhr immer 23 Uhr oder eben dieser Zeitpunkt. Fertig. Ja? Und von daher ist es schon schön, wenn diese Zeitumstellung geändert wird. Und ich hoffe eben, dass die Winterzeit, also die reguläre Zeit genommen wird, die eben ursprünglich erdacht wurde, ja, und nicht die Sommerzeit, die eigentlich nur noch den versoffenen Subjekten im Nachbargarten zugute kommt, ja, sorry. Gut. Ja, als lustiges Video, wir sind schon am Ende, was heißt schon am Ende, ziemlich überzogen, ja. Stifte können gefährlich sein, ja. Schreibstifte, ja, die können wirklich gefährlich sein, könnt ihr hier auf dem YouTube-Video sehen, ja, ich werde mal gucken, vielleicht gibt es nächste Woche noch weitere Stiftkatastrophen, ja, aber auf jeden Fall, ich habe hier auch, ja, Tränen gelacht bei diesem Video, guckt es euch einfach mal an. Und damit sind wir auch am Ende für diese Woche von der Rios Wochensicht. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Infos habt, nur her damit auf YouTube. Im Channel findet ihr die Möglichkeit, unter dem Video die Kommentare abzugeben oder im Diskussionsforum auf YouTube, Channel The Netcasts. Und ja, da freue ich mich immer. Und damit wünsche ich euch auch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die Ohren steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.